The C Major Concerto for Two Oboes by Albinoni. Anthony Robson and Catherine Latham, the soloists there, and Collegium Musicum 90, directed by Simon Standage. It's 21 minutes to seven. You're listening to Radio 3 Breakfast with Sarah Moore-Peach. Welcome if you've just tuned in on Tuesday morning. Got the Specialist Classical Chart at 8 o'clock to look forward to this morning, and more British music. Your suggestions, do keep them coming in, and your suggestions for pins to go in our musical map of music or composers associated with the area around you. Our email and text addresses, as usual, 83111 is the number to text, and you can email us 3breakfast@bbc.co.uk. Right, we're going to hear from the opera Lulu next. And before you switch off your radio thinking it's a little too early in the morning for full-on Berg, it's the other Lulu. This is by Friedrich Kuhlau, the German-Danish composer, the overture to his opera Lulu. Deutschlandfunk. Ein Uhr, die Nachrichten. Syrien will offenbar die Resolution des UNO-Sicherheitsrates umsetzen, in der es um die Vernichtung der Chemiewaffenbestände geht. Ministerpräsident Al-Haki sagte einem libanesischen Fernsehsender, sein Land begrüße die Entschließung und werde seinen internationalen Verpflichtungen nachkommen. Man werde die Arbeit der UNO-Inspekteure erleichtern. Der Sicherheitsrat hatte die Resolution in der vergangenen Nacht verabschiedet. Bundesaußenminister Westerwelle lobte den Beschluss in seiner letzten Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. Zugleich betonte er, jetzt müsse man die Chancen nutzen, die sich daraus für den politischen Prozess ergeben. Die Regierung von Italiens Ministerpräsident Letta steht vor dem Aus. Wie der stellvertretende Regierungschef Alfano mitteilte, treten alle fünf Minister der Partei Volk der Freiheit von Ex-Ministerpräsident Berlusconi zurück. Zuvor hatte Letta vom Koalitionspartner ein Bekenntnis zur Regierung verlangt und die Vertrauensfrage angekündigt. In der Regierung gab es seit längerem Spannungen. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob Berlusconi seinen Sitz im Senat entzogen wird. Der ehemalige Ministerpräsident ist rechtskräftig wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Der FDP-Politiker Kubicki hält es für geboten, dass seine Partei ihren Kurs an einigen Stellen korrigiert. Im Tagesspiegel am Sonntag kritisierte er etwa den Umgang der Freien Demokraten mit der NSA-Spionage-Affäre. Dort habe man nicht den Eindruck vermittelt, vehemente Kämpfer für den Rechtsstaat zu sein. Auch in der Familienpolitik müsse man mehr tun, nicht zuletzt, weil sich traditionelle Formen des Zusammenlebens änderten. Kubicki will stellvertretender FDP-Vorsitzender werden. Seine Partei war bei der Bundestagswahl an der 5%-Hürde gescheitert. Die Deutsche Bahn plant nach Zeitungsinformationen, die Preise mit dem Beginn des Winterfahrplans Mitte Dezember um 2-3% zu erhöhen. Ein Grund für die Anhebung sollen die um rund 220 Millionen Euro gestiegenen Personalkosten sein, wie die Bild am Sonntag berichtet. Die Bahn hatte 2012 rund 10.000 und im laufenden Jahr bislang 7.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Die Erhöhung solle allerdings nicht für das gesamte Streckennetz gelten. Die Ticketpreise auf der vom Juni-Hochwasser betroffenen Verbindung zwischen Köln und Berlin blieben stabil. Auch die Bahncard sowie Monatskarten für Schüler, Studierende und Senioren würden nicht teurer. Die Bürger in Österreich wählen heute ein neues Parlament. Aufgerufen sind mehr als 6,3 Millionen Menschen. In den Umfragen sah es zuletzt so aus, als könnte Bundeskanzler Faymann SPÖ das Bündnis mit der konservativen ÖVP fortsetzen, allerdings nur mit einer knappen Mehrheit. Den Einzug ins Parlament dürfte auch die rechtsgerichtete FPÖ wieder schaffen, ebenso die Grünen. Eine Reihe weiterer Parteien haben ebenfalls Chancen, die 4%-Hürde zu überspringen, darunter etwa das Team Stronach des gleichnamigen 81-jährigen Milliardärs. In der Fußball-Bundesliga gab es folgende Ergebnisse: Leverkusen-Hannover 2:0, München-Wolfsburg 1:0, Dortmund-Freiburg 5:0, Berlin-Mainz 3:1, Hoffenheim-Schalke 3:3, Frankfurt-Hamburg 2:2. Heute spielen Bremen gegen Nürnberg und Braunschweig gegen Stuttgart. Das Wetter. In der Nacht im Südwesten mitunter Schauer, sonst wenig Wolken oder klar. 14 bis 2 Grad, im Norden örtlich Bodenfrost. Tagsüber im Norden und in der Mitte sonnig, im Süden und Südwesten Wolken und etwas Regen, 13 bis 20 Grad. Die weiteren Aussichten: am Montag im Süden weiterhin bewölkt, am Alpenrand etwas Regen, sonst viel Sonne im Norden und Nordosten mit Wolken, 7 bis 18 Grad. Soweit die Meldungen. Die nächsten Nachrichten um 2 Uhr. Deutschlandfunk, in einer halben Minute, 1.05 Uhr, die Verkehrslage. Die A7 Ulm Richtung Würzburg ist zwischen Aden-Oberkochen und Aden-Westhausen in beiden Richtungen wegen Bauarbeiten bis 6 Uhr gesperrt. Die A81 Stuttgart Richtung Singen ist zwischen Geisingen und Engen wegen Bauarbeiten ebenfalls gesperrt. Und die A81 in Richtung Stuttgart ist in der Gegenrichtung zwischen Geisingen und Tuningen nach einem Unfall gesperrt. Deutschlandfunk. Lange Nacht. Heute: Die Musik muss atmen. Eine lange Nacht vom Klavierspielen. In der dritten Stunde hören Sie Klavierspielen in der Literatur. Die Lebensgeschichte des Kapellmeisters Johannes Kreisler in E.T.A. Hoffmanns Fantasiestücke in Callots Manier ist in Grundzügen die des Autors selbst. Hoffmann hatte, wie sein Kapellmeister, durch die napoleonischen Kriege seine Beamtenstellung verloren und war gezwungen, von seiner Kunst zu leben. Dem Wahnsinn verfallen ist der Autor aber nicht, den musste nur die Figur des exzentrischen, genialischen Kapellmeisters erleiden. Alle Uhren, selbst die trägsten, hatten schon 8 geschlagen. Die Lichter waren angezündet, der Flügel stand geöffnet und des Hauswirts Tochter, die den kleinen Dienst bei dem Kreisler besorgte, hatte schon 2-mal ihm verkündet, dass das Teewasser übermäßig koche. Endlich klopfte es an die Tür und der treue Freund trat mit dem Bedächtigen herein. Ihnen folgten bald der Unzufriedene, der Joviale und der Gleichgültige. Der Club war beisammen und Kreisler schickte sich an, wie gewöhnlich, durch eine symphoniemäßige Fantasie alles in Ton und Takt zu richten. Der Bedächtige sah sehr ernsthaft, beinahe tiefsinnig aus und sprach: »Wie übel wurde doch neulich euer Spiel, lieber Kreisler, durch den stockenden Hammer unterbrochen. Habt ihr denselben reparieren lassen?« »Ich denke ja«, erwiderte Kreisler. »Davon müssen wir uns überzeugen«, fuhr der Bedächtige fort. Und damit steckte er ausdrücklich das Licht an, welches sich auf dem breiten Schreibeleuchter befand, und forschte ihn über die Seiten haltend sehr bedächtig nach dem Invalidenhammer. Da fiel aber die schwere auf dem Leuchter liegende Lichtschere herab, und im grellen Ton aufrauschend sprangen 12 bis 15 Seiten. »Und ich will doch fantasieren«, rief Kreisler. »Im Bass ist alles ganz geblieben, und das soll mir genug sein. Nun setzte Kreisler sein kleines rotes Mützchen auf, zog seinen chinesischen Schlafrock an und begab sich ans Instrument. Die Klubisten mussten Platz nehmen auf dem Sofa und auf den Stühlen, und der treue Freund löschte auf Kreislers Geheiß sämtliche Lichter aus, so dass man sich in dicker, schwarzer Finsternis befand. Kreisler griff nun pianissimo mit gehobenen Dämpfern im Bass den vollen Astur-Akkord. Sowie die Töne versäuselten, sprach er: »Was rauscht denn so wunderbar, so seltsam um mich her? Unsichtbare Fittiche wehen auf und nieder. Ich schwimme im duftigen Äther. Aber der Duft erglänzt in flammenden, geheimnisvoll verschlungenen Kreisen. Holde Geister sind es, die die goldenen Flügel regen, in überschwänglich herrlichen Klängen und Akkorden. Ach, sie tragen mich ins Land der ewigen Sehnsucht, aber wie sie mich erfassen, erwacht der Schmerz und will aus der Brust entfliehen, indem er sie gewaltsam zerreißt. Halte dich standhaft, mein Herz, brich nicht, berührt von dem sengenden Strahl, der die Brust durchdrang. Ein lauer West geht wie ein düsteres Geheimnis dumpfklagend durch den Wald, und wie er vorüberstreift, flüstern die Fichten, die Birken untereinander, warum ist unser Freund so traurig worden? Das Leben treibt sein neckendes Spiel auf allerlei Weise. Warum wünschen, warum hoffen, warum verlangen? In toller wilder Lust lasst uns über den offenen Gräbern tanzen, lasst uns jauchzen, die da unten hören es nicht. Heißer, heißer, Tanz und Jubel, der Teufel zieht ein mit Pauken und Trompeten. Kennt ihr ihn nicht? Kennt ihr ihn nicht? Seht, er greift mit glühenden Krallen nach meinem Herzen, er maskiert sich in allerlei tolle Fratzen, als Freijäger, Konzertmeister, Wurmdoktor, Rico Mercante. Er schmeißt mir Lichtscheren in die Saiten, damit ich nur nicht spielen soll. Kreisler, Kreisler, raffe dich auf. Siehst du es lauern, das bleiche Gespenst mit den rotfunkelnden Augen, die kralligten Knochenfäuste, aus dem zerrissenen Mantel nach dir ausstreckend, die Strohkrone auf dem kahlen, glatten Schädel schüttelnd? Es ist der Wahnsinn. Johannes, halte dich tapfer. Toller, toller Lebensspuk, was rüttelst du mich so in deinen Kreisen? Kann ich dir nicht entfliehen? Lass ab von mir. Erlöse mich von der Qual. Hier knisterte ein kleines Flämmchen auf. Der treue Freund hatte schnell ein chemisches Feuerzeug hervorgezogen und zündete beide Lichter an, um so dem Kreisler alles weitere Fantasieren abzuschneiden. Denn er wusste wohl, dass Kreisler sich nun gerade auf einem Punkt befand, von dem er sich gewöhnlich in einen düsteren Abgrund hoffnungsloser Klagen stürzte. In dem Augenblick brachte auch die Wirtstochter den dampfenden Tee herein. In Thomas Manns Roman Dr. Faustus tritt in einer Kleinstadt zur Anregung für das geistige kulturelle Leben Wendel Kretschmar, Organist und Kapellmeister, vor ein kleines Publikum. Seine Vorträge zur Musikgeschichte, die er mit Erläuterungen am Klavier begleitet, sind anspruchsvoll, jedoch von einem Stotterleiden beeinträchtigt, das geeignet ist, die Aufmerksamkeit von dem geistig Gebotenen völlig abzulenken und sie in ein ängstlich gespanntes Warten auf das nächste konvulsivische Festsitzen zu verwandeln. An jenem Abend hatte sich Wendel Kretschmar vorgenommen, Beethovens letzte Klaviersonate Opus 111 vorspielend zu erläutern. »Im Lichte des Gesagten«, fuhr Wendel Kretschmar fort, »habe man das Werk, von dem er im Besonderen spreche, die Sonate Opus 111 zu betrachten.« Und dann setzte er sich an das Pianino und spielte uns aus dem Kopf die ganze Komposition, den ersten und den ungeheuren zweiten Satz in der Weise vor, dass er seine Kommentare beständig in das eigene Spiel hineinrief und, um uns auf die Führung recht aufmerksam zu machen, zwischendurch begeisterungsvoll demonstrativ mitsang, was alles zusammen einen teilweise hinreißenden, teilweise komischen und von dem kleinen Auditorium wiederholt auch mit Heiterkeit aufgenommenen Spektakel ergab. Denn da er einen sehr starken Anschlag hatte und im Forte gewaltig auftrug, musste er überlaut schreien, um seine Zwischenreden halbwegs verständlich zu machen, und mit höchstem Stimmaufwand singen, um das Vorgeführte noch vokal zu unterstreichen. Mit dem Munde ahmte er nach, was die Hände spielten, Bumm, bumm, wumm, wumm. Schrumm, schrumm, machte er bei den grimmig auffahrenden Anfangsakzenten des ersten Satzes und sang in der hohen Fistel die Passagen melodischer Lieblichkeit mit, von denen der zerwühlte Sturmhimmel des Stückes zuweilen wie von zarten Lichtblicken erhellt ist. Schließlich legte er die Hände in den Schoß, ruhte einen Augenblick aus und sagte, »Jetzt kommt's.« Er begann den Variationensatz, das Adagio molto semplice e cantabile. Kretschmer kehrte gar nicht mehr vom Pianino zum Rednerpult zurück. Er blieb, uns zugewandt, auf seinem Drehsessel sitzen, in der gleichen Haltung wie wir, vorgebeugt, die Hände zwischen den Knien, und führte so mit wenigen Worten seinen Vortrag zu Ende, warum Beethoven zu Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben. Wir hätten, sagt er, das Stück nur zu hören brauchen, um uns die Frage selbst beantworten zu können. Ein dritter Satz? Ein neues Anheben? Nach diesem Abschied? Ein Wiederkommen nach dieser Trennung? Unmöglich. Es sei geschehen, dass die Sonate im zweiten Satz diesem enormen sich zu Ende geführt habe. Zu Ende auf Nimmerwiederkehr. Und wenn er sage, die Sonate, so meine er nicht diese nur in C-Moll, sondern er meine die Sonate überhaupt als Gattung, als überlieferte Kunstform. Sie selber sei hier zu Ende, ans Ende geführt. Sie nehme Abschied. Das Abschiedswinken des vom Cis melodisch getrösteten DGG-Motivs. Es sei ein Abschied auch dieses Sinnes. Ein Abschied groß wie das Stück. Der Abschied von der Sonate. Damit ging Kretschmer, von dünnem, aber anhaltendem Beifall begleitet. Und wir gingen auch, nicht wenig nachdenklich, von Neuigkeiten beschwert. Die meisten, wie das zu sein pflegt, sangen beim Aufnehmen der Mäntel und Hüte und beim Verlassen des Hauses das thematisch bildende Motiv des zweiten Satzes in seiner ursprünglichen und seiner abschiednehmenden Gestalt benommen vor sich hin. Und noch längere Zeit hörte man aus entfernten Gassen, in die die Zuhörer sich zerstreuten, nächtlich stillen und widerhallenden Gassen der Kleinstadt, das »Leb mir wohl«, »Leb mir ewig wohl« echohaft herüberschallen.